bin hier irgendwo im verdammten Nirgendwo, Alter. Mein verdammter Scheiß-Rucksack mit meinem verfickten Schlüssel ist immer noch in diesem verhässlichten Wegeleben, Digga. Ich hab voll Rinnischissen heute, Digga. Voll Rinnischissen. Das, ey, Digga. Halt ja das Maul, wirklich. Kommt noch mal einer mit mir nach Wegeleben nachher und meinen scheiß verdammten Kickschlüssel abholen. Alter, ich hab den einfach... Hat doch keine Sau dran gedacht. Keine Sau hat dran gedacht, Digga. Mein scheiß verdammter Schlüssel. Mein dummer Schlüssel ist einfach in meinem dummen Rucksack, der hinter diesem dummen DJ-Pult liegt. Scheiße, Mann, Digga. Scheiße. Alter, halt's Maul! Nur weil wir uns hier mal kurz 5 Minuten ausruhen, oder was?